Kologos 1. Mit diesem Kompendium sei den Euphorisierten des gesamten Erdballs der Bezugspunkt für eine aus den lebendigen Quellen der Begeisterung gespeiste und erneuerte Editio Typica gegeben. Eine vollständige, unversehrte Darlegung der Grundwahrheiten des Glaubens an das kugelrunde Mysterium. Die heilige Kuh, Gell. Von der Spiritualität des runden Leders. Eine Grundlegung in 13 Glaubenssätzen von Ulrich Land. Prologus 2. Die hiermit vollzogene Verkündigung legt in erster Linie die Lex Celebrandi, die Grundlegung dessen, wie im Zeichen des roten Leders zu feiern sei, und die Lex Vivendi dar, die ewig gültige Festlegung des Einsatzes, mit dem die Euphorisierten in ihren sittlichen Entscheidungen die Treue zum Heilsmysterium des runden Leders bekunden. Also ist immer noch so. Winfried Langendonk, katholischer Pfarrer und bekennender Fußballfan. Also ist immer noch so, dass in der katholischen Kirche mehr Gottesdienstbesucher am Sonntag zur Kirche gehen, als sich in den Stadien versammeln. Nur man merkt es nicht so. Naja, weil die Zahlen jetzt nicht jedes Mal durchgegeben werden. 2010 war die Zahl der allsonntäglichen Kirchgänger mit 3 Millionen mehr als 5-mal so hoch wie die der Besucher von Fußballspielen der ersten, zweiten und dritten Liga zusammen. Aber die Kirchenbesucherzahl ist seit 1995 um 40% geschrumpft, während im gleichen Zeitraum das Publikum bei Erstligaspielen um 40% zugenommen hat. Im Klartext, im gleichen Maße wie die Kirchen leerer werden, werden die Fußballstadien voller. Doctrina Follis Pedibus Missus 1. Welchen Ratschluss hat das Leder für den Menschen? Der Geist in der Kugel ist, auch wenn er allwöchentlich unter die Füße gerät, unendlich vollkommen und glücklich. Und er hat in seiner übergroßen Güte den Menschen das Spiel geschenkt, auf das diese an der Glückseligkeit teilhaben mögen. So schrieb er den Menschen das Verlangen ins Herz, ihn, den allerhöchstheiligen Kugelgeist, im wirren und doch eleganten Zickzack übers Feld fliegen zu sehen, auf dem Weg ins selten erreichte Ziel. Und sich zu diesem Berufe in Gruppen zwischen 2 und 2 Milliarden um die Lederkugel und sei sie auch aus Plastik zu versammeln. Diese innige, lebendige Verbindung verleiht dem Menschen seine grundlegende Würde und lässt ihn als Homo ludens in der Bewegung der Kugel Ursprung und Ziel aller Dinge, höchstes Gut und unendliche Schönheit erkennen. Körperkult und Götterkult, Sport und Religion waren in der Antike nicht zu trennen. Ausschließlich an den Orten mit den wichtigsten Heiligtümern wurden im alten Griechenland die Olympiaden ausgetragen. Heute können die weitgehend entleerten Kirchen nur noch in den seltensten Fällen eine Massenidentifikationserfahrung bieten. Außer bei Erscheinungen wie Weltjugendtagen, Open-Air-Papstmessen, die ja nicht selten auch in Fußballstadien stattfinden, oder, wenn's gut läuft, bei der Weihnachtsmette in der nächstgelegenen Basilika. Der Leuchtturmeffekt verfängt auch in frommen Kreisen. Ansonsten aber ist das allwöchentliche Pilgern ins Fußballstadion entschieden erfolgversprechender. Die Erlebnissensation dort scheint die des Kirchgangs um Längen zu schlagen und mehr zu ersetzen. Heute werden ja nun viele Kirchen leider geschlossen und da müsste man vielleicht mal 5 Minuten länger gehen. Fußballpfarrer Norbert Filthaus auf Schalke. Die zu den Spielen kommen, die fahren Woche für Woche 300, 400, 500 Kilometer. Ich bin so in der Regel so 1,5 Stunden vor Beginn dann spätestens da, mache unten die Kabine alles fertig. Die Jungs haben ihre Fächer, dass sie an ihre Klamotten dran können. Die Schuhe vom Vortag, wenn die noch da hängen sollten und trocken auch sind, werden ein bisschen eingeölt, eingefettet, je nachdem. Volker Harntjens, 8 Jahre lang Zeugwart des 1. FC Köln. Dass alles an seinem Platz ist, dass wir Getränke haben, dass unsere Trikots immer da sind. Ja, diese ganzen Sachen hinter der Logistik so. Das sieht dann so aus, dass ich hier zuerst mal in den Chorraum gehe. Dann muss ich die Tücher, die auf dem Hochaltar und auf dem Volksaltar liegen, abgeben. Dachdecke, also in den Tischrichter für die Gabebereitung, mit den Hostie und dem Kelch, Wein und Wasser, was dann zur Eucharistiefeier benötigt wird. Messnerin Elisabeth Oberfell, St. Arbogast in Haslach im Schwarzwald. Unsere Glocken sind auf Elektrik umgestellt. Die Leitungen gehen hier runter in die Sakristei und da kann ich aber auch schon vorweg programmieren. Die Läuteordnung selber, welche Glocke das geläutet werde, das liegt im Zuständigkeitsbereich des Pfarrers. Das war jetzt der Eröffnungshymnus, eigentlich die Identifikationsmusik der BVB-Spieler und der Fans. Winfried Langendorf, katholischer Pfarrer und bekennender Fußballfan. Die Musik scheint laut, dann nimmt sie sich zurück und die Fans sind dann am Zuge und singen dann ihren Gesang. Das ist in der Kirche im Grunde auch, also ein Wechselchor und Gemeinde. Man erlebt so ein Spiel gemeinsam. Man freut sich gemeinsam, man muss sich gegenseitig abklatschen, man ist wirklich fasziniert, begeistert und auch glücklich. Wir sind schon auch ein bisschen verrückt, das gebe ich gerne zu, aber man lebt hier den Fußball, man redet immer erst, auch sonntags, wenn man sich in der Kirche trifft, immer erst, was war gestern mit Schalke, das prägt durch und durch. Gesellschaftsschichten werden verbunden, Generationen werden verbunden. Und das leistet der Fußball. Im Fußballstadion sind erstmal alle gleich. Bundesliga-Schiedsrichter Jochen Dries, im Zivilstand praktischer Arzt. Und Fußball ist nach wie vor ein sehr einfaches Spiel. Die Grundregeln kennt jeder, da ist jeder mit groß geworden. Ähnlich einfach wie die Vorgänge in der Kirche, die man ja auch mit der Muttermilch aufgesogen hat, sofern noch alles mit Rechten, mit christlichen Dingen zugegangen ist. Wenn in der 90. Minute die eigene Mannschaft das 1:0 schießt, diese persönlichen Glücksmomente in der Gemeinschaft erleben zu können, ich glaube, das Gefühl zu erleben, aber auch Aktionen, wenn man ein Spiel verloren geht oder so, dass man sich einfach untereinander stützt. Und ich glaube, das ist mit der Punkt, warum Leute da immer wieder hingehen und ihr komplettes Privatleben dem unterordnen. Ich kenne natürlich ganz besonders das Ruhrgebiet und die beiden größten Vereine aus dieser Region. Und da ist eine unheimlich hohe Identifikation, ein Bekenntnis zum Verein, was weit über den Sport hinausgeht. Christoph Metzelder, Innenverteidiger bei Schalke 04. Ich glaube, dass es auch Menschen gibt, die ja durchaus vielleicht sogar sowas wie Spiritualität rausziehen. Und da geht man natürlich auch drin auf. Also wenn ich einen Kirchgang mache und mit mehreren hundert Leuten singt man dann Lieder, betet zusammen, dann ist es schon eine enorme Kraft, die dort auch entsteht. Und ich glaube, dass das für viele Fans auch sich in Choreografien oder in Gesängen ausdrückt. Wir sagen auch gar nicht gerne, wir sind Fans von Schalke, sondern wir sind Schalke. Doctrina Follis Pedibus Missus 2. Genügt das bloße Licht der Vernunft, um das Mysterium der Kugel zu erkennen? Nein. Denn das Geheimnis des tanzenden Rundleders beinhaltet nicht nur sittliche Wahrheiten, welche der Vernunft a priori zugänglich sind und ohne Beimischung eines Irrtums erkannt werden können, sondern auch Wahrheiten, die das menschliche Verständnis übersteigen. Es ist dies die Magie der Vollkommenheit des Zufalls und doch des Gehorsams gegenüber den Naturgesetzen. Insbesondere der Kongruenz von Einfalls- und Ausfallswinkel beim elastischen Stoß. Gerade diese in diesem einen einzigen Rotationskörper vereinte Ambivalenz aus Härte und Nachgiebigkeit, aus linearer Geradlinigkeit und fideler Eigenwilligkeit macht die geheiligte Kunst der Kunstlederkugel aus. Sodass es dem Menschen in seiner Unvollkommenheit nie gegeben sein wird, das unendliche Mysterium des Spiritus Sanctus Globosus vollständig auszuschöpfen. Messdiener tragen auch ein einheitliches Trikot bzw. ein Gewand. Bei einigen Messdienergruppen habe ich das erlebt, dass die auch solche Schals gemacht haben. Und dann Messdiener St. Dionysius zum Beispiel draufgeschrieben haben. Indem die Fans die gleiche Farbe bekennen und unter Aufhebung der babylonischen Sprachverwirrung wie mit einer Zunge schreien oder wahlweise singen, alle gleichzeitig aufspringen und was der gemeinschaftsstiftenden Erlebnisrituale mehr sein mögen, sind sie quasi Teil der Mannschaft. Sie sind eins mit ihren Stars. unser Lied Blau und Weiß, wie lieb ich dich, nicht? Also das Verhältnis zu Schalke ist ein Liebesverhältnis. Das gilt auch für mich. Ich liebe diesen Verein. Und ein Kirchenlied, Ich will dich lieben, meine Stärke, das ist eben auch das Verhältnis zu Jesus Christus insbesondere, ist auch ein Verhältnis auch der Liebe. Bei Jesus Christus und im Glauben ist es ein Letztverhältnis, ein Höchstverhältnis. Bei Schalke muss man immer darauf achten, finde ich, dass man es zwar als hohen Wert leben kann, aber nicht als letzten. Denn dann ist also auch dann der Weg zum Fanatismus doch sehr, sehr nah. Für die absolut das Größte, und das werden die nie vergessen, in diesem Dom, in diesem Fußballdom durften die mal die Fahne schwenken. Also ich glaube, so ein erhebendes Gefühl hat keiner von unseren Damen oder Herren, die ihre Messdienerfahne bzw. Fahne der Pfadfinderschaft tragen. Wenn man die in der Prozession mitträgt oder in die Kirche reinträgt, das erfüllt einen schon mit Stolz. Hier ist das natürlich nochmal eine ganz andere Kulisse. Da ist ja abgeguckt, weil die Riten der katholischen Kirche sind ja schon länger. Nur was ich schade finde, ist, dass die Kirche die Riten immer mehr zurücknimmt, obwohl sie anscheinend die Menschen angelegt sind. Doctrina Follis Pedibus Missus 3. Was offenbart der Geist in der Kugel dem Euphorisierten? Die Erkenntnis dessen, dass er als vernunftbegabtes Wesen so unvernünftig ist, sich von einem kugelrund geformten Leder alias Plastikfolienstück derart fangen zu lassen. Und in dieser Offenbarung nimmt der Spiritus in Nuce Sancta alle Euphorisierten als seine Kinder an. Noch nicht lange her, da hat sich die große Mehrheit ihre kollektive Identitätsvergewisserung im Kirchenschiff besorgt. Bei fast jedem Sonntagshochamt konnte, wer wollte, in der Messe mit der Masse, zumindest mit der Menge, verschmelzen. Konnte auf den Mantrawellen des Gebetebrabbelns mitschwimmen, auf den Harmonien der Choräle sich erheben, unter die Fittiche der großen Gemeinsamkeit kriechen. All das indes scheint kaum noch einem wirklich heilig zu sein. Nicht mal die Tatsache, dass in den letzten Jahren der kontemplative Sonntag mehr und mehr von der Bundesliga okkupiert wurde, führte zu einem Aufschrei der Empörung. Warum stehen die in der Ostkurve 1,5 Stunden? Stehen, ist für die überhaupt kein Problem. Also man nimmt eine ganze Menge auf sich, um bei seinem Verein zu sein. Und das würde ich mir in der Kirche auch wünschen. Aber da halten sie lieber den Mund und sagen nicht, dass sie dazugehören. Ne? Also das habe ich auch noch nicht erlebt, dass es ja im Grunde eine kleine Schola gibt, die da vorne steht und das singt. Das habe ich noch nicht erlebt, das ist neu. Finde ich sehr interessant, das ist ja auch eine Parallele. Wenn ein Chor singt oder so mit Solosängern, haben wir das ja auch. Seit der WM 2006 ist das, glaube ich, so, dass hier auf der Mittellinie am Eingangsbereich der Fußball auf einer Stele aufgestellt ist. Das ist eine eindeutige Parallele, weil wir haben das auch in der Kirche, dass auf einer Stele das Allerheiligste ausgesetzt wird und die Menschen es anbeten. Also wirklich der Leib Christi in der Brustgestalt. Und das ist ja hier die Parallele. Die Menschen haben jetzt die Chance, den Ball anzubeten. Er wird gleich als das Allerheiligste von den Schiedsrichtern genommen und zum Mittelpunkt der Kirche, zum Mittelpunkt des Stadions getragen. Wo er so dann mit Füßen getreten wird. Von den Kerlen mit den satanischen Fersen und den göttlichen Waden. Doctrina Follis Pedibus Missus 4. Was verlangt der Glaube an den einen Geist in vollendeter Kugel? Dass die Euphorisierten um seine Größe und Majestät wissen und in Danksagung leben. Vor allem aber, dass seine runde Behausung treusorgend in Ehren und Form gehalten werde, sie gemäß amtlich zertifizierten Luftdruckstandard aufgebläht, die Beschaffenheit der Leder- oder wahlweise Kunststoffhaut gewissenhaft geprüft, die Kameratauglichkeit seiner Farbgebung durch beständiges Nachbessern mit Pinsel und Wasserfarben aufrecht erhalten werde. Umsicht und Demut im geheiligten Namen des strahlenden, des flitzenden und hüpfenden Luftgeistes in seinem edlen Kugelgehäuse. Anderen musste ich immer hinterher sein, dass da nichts durcheinander kommt, dass man auch ein bisschen im Auge behält, wer wieder was verloren hat oder nicht hat oder irgendwo versteckt hat in seinem Schrank oder Auto. Das kommt halt auch immer wieder vor. Ich versorge nur die Messgewänder, die Albe. Also ich versorge nicht seine Privatwäsche. Also ich muss nicht die Schuhe des Pfarrers putzen. Also da bin ich jetzt in dem Fall nicht zuständig. Hier haben wir eine Putzanlage vom groben Dreck und so, das machen die schon. Und den Rest dann am nächsten Tag, das mache ich dann. Die Pflege eigentlich so, die eigentliche Lederpflege oder so, das mache ich dann. Na, aber wer es nicht macht, dem stelle ich es auch schmutzig in sein Fach, hat er halt Pech gehabt. Ein Gottesdienst hat eine Liturgie und ein Fußballspiel hat ganz feste Abläufe. Bis dahin, dass es auch ein heiliges Mahl gibt. In der Kirche hat man das Abendmahl, Brot und Wein. Und hier hat man eben ja, sein Felddienst und isst seine Bratwurst. Wie sieht's aus auf der Nordtribüne? Ja, geht doch. Wie sieht's aus auf der Osttribüne? Ja, das sind alle fit auf der Westtribüne. Genau wie in der katholischen Kirche, wenn der Priester das Herr erbarme dich in die Kirche ruft und die Menschen antworten mit Herr erbarme dich. Und auf der Südtribüne. Was wir jetzt auf dem Rasen hier erleben, ist einstudierte Liturgie. Alles einstudiert. Das ist eine Choreografie, die ja exakt geplant ist und auch immer wieder so stattfindet. Das auch, was sich in der Kirche wiederholt, jede Woche. Übrigens, jetzt ziehen die Spieler ein, das ist Prozession, ja. Vorm Spiel ist man, oder ich zumindest, auch sehr, sehr konzentriert und fokussiert und man kann die einzigartige Atmosphäre kaum genießen. Christoph Metzelder, Jahrgang 1980, Größe 1,93 Meter, Fuß rechts, Wert auf dem Transfermarkt geschätzt 2,5 Millionen Euro. Diese Anspannung oder auch Nervosität, die mit Sicherheit auch wichtig ist, um höchstmögliche Leistung abzurufen, die ist heute genauso da wie zu dem Zeitpunkt, als ich 19 war. Also ich erlebe das jetzt ja hier seit über 10 Jahren. Wenn ich dann samstags zum Spiel komme dann rein und sehe die anderen, die fast alle auch blau-weiß gekleidet sind. Und dann ist es wirklich ein Einheitserlebnis. Es heißt in unserem Vereinslied, 1000 Freunde, die zusammenstehen, wird Schalke nicht untergehen. Indem wir das singen, erlebe ich das. Das ist etwas wirklich sehr Schönes, aber natürlich auch eine Gefahr. Die Masse ist immer auch dann demagogisch irrezuführen. Also da muss man sicherlich auch aufpassen. Es muss dann auch immer wieder dann auch Raum sein, auch zum Nachdenken und auch innehalten. Die Choräle schaukeln nicht nur die Zuschauer in den Himmel der Glückseligkeit, sie verleihen auch den Spielern die allseits begehrte Leichtfüßigkeit. Ich finde schon, dass es auch eine Interaktion zwischen Fans und jetzt im Fußball einer Mannschaft gibt. Also ich erinnere mich an ein Champions-League-Spiel in der letzten Saison gegen Olympique Lyon zu Hause und wir haben fast schon überpowert, weil es einfach so ein Geben und Nehmen war von Rängen und Platz. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch Pfiffe oder ein Raunen, was so durch ein Stadion geht oder manchmal auch eine absolute Stille. Dann merkt man auch schon, dass irgendwas nicht stimmt. Ich würde mich auch freuen, wenn das alle 2 Wochen in der Kirche so wäre, dass wir so euphorisch zusammenkommen und gemeinsam so eine Feier erleben. Also hier sind natürlich vorwiegend junge Menschen zwischen, weiß ich nicht, 13, 14 und 45. Genau die andere Klientel, die wir in der Kirche nicht haben. In der Regel sind es die älteren Leute ab 70 aufwärts. Doctrina Follis Pedibus Missus 5. Wer sind die Auserwählten der Offenbarung? Der Geist in der heißen Luft der Kapsel erwählt jeden Einzelnen und segnet in ihm alle Völker des Erdenballs. Denn nicht von ungefähr gemahnt die Gestalt der Lederkugel an den Globus und seine unendliche Reise durch kosmische Weiten. So wird ein jeder zugleich entfesselt und besessen zum Propheten der Erlösung. Beim Abwenden des Abstiegs ebenso wie beim Aufsteigen ins nächsthöhere Championat, beim Vortreten zum Thron des Allerhöchsten als Ligameister ebenso wie beim barmherzigen Schlusspfiff. In der Verehrung des feierlich herumgetretenen hochheiligen Kobolds sind alle eins. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt aller Herzlosen. sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Karl Marx. Nahtlos zu übertragen. Eine Binsenweisheit, dass man sich im Stadion rund die Entschädigung für die Last und Mühe des rational dominierten Alltags abholt. Denn auf der Fußballtribüne darf man ungestraft ausflippen. Selbst wenn's mitunter etwas heftig gerät und die Fanbeauftragten einige Mühe haben, die Ultras, Orthodoxen und Fundamentalisten wieder einzufangen. Wohl dem, der als Fluchtpunkt den Fußball hat. Ja, das ist natürlich auch die Funktion, die der Fußball hat. Ist das für viele Menschen einfach auch die Möglichkeit, montags dann ins Büro oder auf die Arbeit zu gehen und dies mit einem gewissen Selbstvertrauen zu tun. Also tut dies mit stolz geschwellter Brust. Bei all dem Befriedungspotenzial, das einer Opiumhöhle in wenigen nachsteht, im fußballerischen wie im religiösen Zusammenhang liegen Leiden und Lust extrem dicht beieinander. Apokalypse und Paradies, Verachtung und Begeisterung, Versündigung, Kreuzigung und Auferstehung, Abstieg und Aufstieg. Und man selbst kann nichts dazu beitragen, kann nur zusehen und mitbeten oder wahlweise mitbrüllen. Die Akteure indes sind immer andere. Ob beim Mirakel der Wandlung oder beim Wunder von Bern. Ich kann hier mitmachen mit dem Ganzen und bin nicht als Einzelner verantwortlich. Fußball bedeutet Kampf gegen die Metaphysik der Physik einer irrwirr einherflitzenden Kugel. Der Dynamik dieser Chaoskugel beizukommen, ohne Fehl und Tadel und mit menschgegebenen Bewegungsapparaten, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und doch schlagen die Spitzenfußballer als begnadete Delegierte der 7 Milliarden Mängelwesen eben diese Schlacht gegen das Unvermögen Woche für Woche, indem sie emsigst trainierte Hochleistungen vollbringen, um gegen das zufallsgenerierte Eigenleben des Balls anzutreten und so die Unzulänglichkeiten von uns Normalsterblichen zu transzendieren, um uns also von unseren Schwächen zu erlösen und sich stellvertretend die Knochen zu ruinieren. Neben dieser Entlastung ermöglicht der Fußball als hin- und her flippender Kristallisationskern zugleich den sanktionsfreien Rückfall ins magische Bewusstsein. Frohlockende Selbstentmachtung angesichts all der alltäglichen Entsagungen. Zumal in Krisenzeiten. Mit Vergnügen gibt man die Handlungsinitiative an Schicksal und Zufall und Fußball an höhere Mächte ab. Man kann die Schwerelosigkeit genießen beim Schwimmen mit dem Strom, beim Verflüssigen seiner selbst in der Masse. Was ja dann auch leider so ein bisschen den negativen Touch bekommt, wenn es eben zu Ausschreitungen kommt, dass natürlich sehr viele Leute sich auch über die Masse tragen lassen, Sachen machen, die sie wahrscheinlich alleine nie machen würden, aber in der Masse so ein bisschen mitgezogen werden. Zwei Seiten eines Balls: Ohnmachtslust und Machtgier. Gott sei Dank sind wir kritisch. Das Kritische ist die Voraussetzung der Freiheit. Der Einzelne darf nie so untergehen, weder in der Kirche noch auch im Verein und im Spielfeld Fußball, dass er nicht mehr er selber bleibt. Doctrina Follis Pedibus Missus 6. Wie und in welcher Weise muss die Verheißung weitergegeben werden? Jenen Euphorisierten, die mit höchsten Fußball-Gott-wohlgefälligen Gaben und Wein ausgestattet sind, heißen sie nun Messi oder Messias, kommt in besonderem Maße die Aufgabe zu, als Missi Dominici in jeden Winkel des Erdenkreises vorzudringen und die frohe Ballbotschaft zu verkünden. Ob in Gestalt aufpeitschender Trainerpredigten in den schweißdampfenden Katakomben oder geistreicher Artikel in den inspirierten Schriften oder durch den lebendigen Vollzug des liturgischen Geschehens auf dem grünen, grünen Rasen. Wobei das Mysterium des schnellen Hohlkörpers angereichert wird durch das Faszinosum des Gottes Mammon. Denn dies ist die glorioseste Verbindung, kugelrund und scheibenrund, Murmel und Münze, zur Mehrung des Ledergeistheils in Urbi et Orbi. Zum Beispiel an Weihnachten habe ich die große Hostie vergessen, die dann gebrochen werden muss. Ne? Hat halt der Herr Pfarrer dann geschaut, große Hostie. Ne? Also für mich ist es immer schlimm, wenn irgendwas, was jetzt gerade bezüglich der Eucharistiefeier gebraucht wird, Weinwasser, Hostie oder so, wenn da was nicht stimmt. Da stellen wir die schon die Schweißperle auf der Stirn. gehe ein paar Minuten früher immer in die Kabine vor der Pause. Ein bisschen schon wieder alles vorbereitet, wenn die Jungs reinkommen, die Trikots da liegen und Getränke fertig sind. Wenn es kalt ist, gibt es auch Tee, ja, ganz klassisch. Der ein oder andere braucht dann schon mal was Warmes im Bauch. Seit dem Jahrtausendwechsel schießen neue Stadien wie Pilze aus dem Boden. Während umgekehrt proportional hierzulande immer weniger Kirchenneubauten entstehen. Wenn überhaupt neue Kirchen gebaut werden, dann meist nicht in den Innenstädten, in denen große Hauptkirchen zunehmend vergeblich auf sonntägliche Besucher warten, sondern in Neubaugebieten am Stadtrand. Und die allermeisten neuen Kirchen kommen eher als funktionale Gemeindezentren daher, denn als spektakuläre Architekturen wie ihre altehrwürdigen Kollegen. Die Fassade schnörkellos, Materialien wie bei Gewerbebauten, Beton, rohes Holz, Gitterroste. Eine Entsakralisierung. Martin Struck, Kölner Erzdiözesanbaumeister. Man hat gesagt, das Entscheidende ist das Feiern der Eucharistie in der Zusammenkunft der Gemeinde. Und dort brauchte man keinen großen Prunkbau drumherum, sondern das ist übrigens der wesentliche Kritikpunkt an unseren modernen Kirchenbauten, dass die eben in Anführungsstriche keine richtige Kirche sind. Erst bei den jüngsten Kirchenbauvorhaben hat man das Augenmerk wieder auf eine sich abhebende Architektur gerichtet. Beispiel 1. Die katholische Pfarrkirche Herz Jesu in München-Neuhausen, eingeweiht im Jahr 2000. Gläserner Quader mit blauer Front. Darinnen ein weiterer, diesmal hölzerner Kubus, dessen Wände einen Spalt breit voneinander getrennt sind und dadurch aussehen wie freistehende Scheiben. Auch die Decke scheint über einem Lichtspalt zu schweben. Zum Vergleich, auch die Münchner Fußballarena, eröffnet 2005, ist eine Art Lichtspiel. Liegt da direkt neben einem Autobahnkreuz wie ein leuchtender LKW-Reifen, rot oder wahlweise blau. Architektonisch die kompakte Packung. Obwohl das Stadion von außen betrachtet luftig und dünnhäutig daherkommt, mit seiner Luftkissenhülle aus Folie. Beispiel 2. Die Bruder-Klaus-Feldkapelle bei Mechernich am Nordrand der Eifel, eingeweiht 2007. Um eine zeltförmige Konstruktion aus verkohlten und anschließend entfernten Baumstämmen, ein fünfeckiger hoher Raum aus geschichtetem Stampfbeton. Und im Innern Wind und Wetter ausgesetzt, denn das Dach ist offen. Durch 350 in die fensterlosen Wände eingelassene Glaspfropfen dringt gebrochenes Licht. Zum Vergleich, das zur WM 2006 ausgebaute Fußballstadion im Dortmunder Westfalenpark. Um ein Vielfaches größer als die Eifler Feldkapelle, aber mit allenfalls einem Bruchteil an architektonischer Fantasie ins Werk gesetzt. Platterdings eine Seifendose, aus der 8 gelbe Pfeiler wachsen, die einen flachen Rettungsschirm über die Tribünen halten. Beispiel 3. Kirche am Meer, Schillig in Friesland, eingeweiht 2012. Eine Konstruktion, geschwungen wie ein Wellen- oder Dünenkamm. Das Dach aus blauen und grünen Glasplatten, Fenster zum Himmel. Zum Vergleich, das seit 2008 umgebaute Fußballstadion im Neckarpark in Stuttgart. Ebenfalls mit einer großen Schwingung in der Dachkonstruktion, die mit der Leichtigkeit einer sich aufschaukelnden Kontaktlinse daherkommt. Und beweist, dass selbst Funktionalbauten wie Stadien eine gewisse Ästhetik an den Tag legen können. Doctrina Follis Pedibus Missus 7. Wie antwortet der Mensch auf den sich offenbarenden Spiritus in Nutze? Mit unbedingtem Glaubensgehorsam. Denn durch ihn ist alle Wahrheit verbürgt, ohne Wenn und ohne Aber, ohne Trug und Trost. Die Ergebnisse jedweder hochheiligen Kultfeier im Namen des Kugelrundgeistes sind unfehlbares Diktum. Was die Sterne der Anzeigentafel künden, bleibt unwidersprochen. Denn der Mensch denkt, das Leder lenkt. Stadien haben die Kathedrale als Visitenkarte der Stadt abgelöst. Ikonografie zwischen Emotion und Ökonomie. Stefan Nixdorf, Architekt. Sein jüngstes Projekt, das neu errichtete Mainzer Fußballstadion. Gesamtkapazität 34.000 Plätze. Eröffnung Juli 2011. Vier Tribünen, ein Spielfeld, gleich Mainz 05. Der Zuschauer, der kommt, kann sich dem nicht entziehen. Das ist meine Tribüne, das ist die Mainzer Wand. Wir stehen als 12. Mann hinter unserer Mannschaft. Dementsprechend waren die vier großen Torbögen, die ja weithin in die Landschaft zu sehen sind, wichtig, weil dieses Stadion auch eine Stadttorfunktion hat. Mit einer Gesamtfläche von 45.000 Quadratmeter, doppelt so groß wie die Grundfläche der Mezquita de Córdoba in Spanien, die als größte Kathedrale der Welt gilt. Die ökumenische Kapelle beispielsweise, die man im Fußballstadion auf Schalke eingebaut hat, würde 580 Mal auf die Gebäudefläche der Arena selbst passen. Liebe Judith, lieber Christian, ihr habt euch die Kapelle der Arena auf Schalke ausgesucht, um einen Ort zu haben, an dem ihr eure Zusammengehörigkeit bestätigt und bekräftigt. Gott sei mit uns allen in dieser einzigartigen Stunde eures Lebens. Also wir haben hier das Spiel, den Kampf, es dreht sich alles um den Ball, oft auch um ganz viel Geld und um Ehre und Ruhm und alles. Und das ist auch wichtig, das soll auch jetzt hier nicht widerrufen werden. Aber das Kreuz sagt, es gibt noch eine andere Dimension im Leben. Schalke ist sehr viel, auch sehr wichtig, mir auch. Aber im Grunde sagt der Verein, es gibt noch etwas anderes. Norbert Filthaus, evangelischer Pfarrer auf Schalke. Es bleibt nicht beim Kreuz, es gibt eine Auferstehung. Das ist, liegt am Ende des Wiedertunnels und die Hoffnung, die in die untergeht. Und wir sind ja in Schalke gestellt, also in Hoffnung, da wir nie Meister werden. Aber immer die Hoffnung haben, ist das natürlich eine schöne Analogie. Und ich brauche dann Kerze für den Altar, Kerze für die Leuchter, die zum Evangelium getragen werden, Kerze für den Hochaltar und alle Sorten von Kerzen. Also was natürlich auch zu meiner Aufgabe gehört, ist die Fürsorge für das ewige Licht. Also so eine Kerze, die brennt etwa so 10 Tage. Ganz, ganz gut ist natürlich, wenn der Messner das so hinkriegt, dass er dann mit einem Docht die Flamme nimmt vom alten ewigen Licht und das neue ewige Licht damit anzündet. Wenn das Spiel läuft, kann ich eigentlich auch auf der Bank sitzen, mir das mit anschauen. Aber dass man aber immer alles zum Auge behält, kann ja immer mal passieren, oder ist auch schon passiert, wenn man Spieler einen Stollen verliert, Schuh abbricht. Da immer so eine kleine Tasche habe ich dabei für so Notreparaturen, wenn man Trikot zerrissen wird oder so, dass man dann schnell reagieren kann. Also man ist da schon immer mal eine Getränkeflasche reinschmeißt, wenn eine Pause ist oder so, eine Unterbrechung. Meine Fußballbegeisterung gilt der Begeisterung. Verona, den 16. September 1786. Eigentlich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Volk mit sich selbst zu imponieren. Wenn irgendetwas Schauwürdiges auf flacher Erde vorgeht, suchen die Hintersten, sich über die Vordersten zu erheben. Man tritt auf Bänke, rollt Fässer herbei, fährt mit Wagen heran, legt Bretter hinüber und herüber, besetzt einen benachbarten Hügel und es bildet sich in der Geschwindigkeit ein Krater. Der Geheime Rat Johann Wolfgang von Goethe. Dieses allgemeine Bedürfnis zu befriedigen, ist hier die Aufgabe des Architekten. Er bereitet einen solchen Krater so einfach als nur möglich, damit dessen Zierat das Volk selbst werde. Wenn es sich so beisammen sieht, muss es über sich selbst erstaunen. Denn da es sonst nur gewohnt, sich durcheinanderlaufen zu sehen, sich in einem Gewühl ohne Ordnung und sonderliche Zucht zu finden, so sieht das vielköpfige, vielsinnige, schwankende, hin und her irrende Tier sich hier zu einem edlen Körper vereinigt, zu einer Einheit bestimmt, in eine Masse verbunden und befestigt, als eine Gestalt von einem Geist belebt. Die Simplizität des Ovals ist jedem Auge auf die angenehmste Weise fühlbar und jeder Kopf dient zum Maß, wie ungeheuer das Ganze sei. Weil es unglaublich laut ist. Eng, steil, laut und großartig. Der berühmt-berüchtigte Hexenkessel. wo die brodelnde, jubelnde, kreischende Masse, trichterförmig eingepfercht, sich selbst verstärkt. Wo die apostolischen Kniefälle zu Laola-Wellen werden und die identitätsstiftenden Choräle sich im Handumdrehen zu Schlachtgesängen hochjubeln. Wo die Emotion im Raum bleibt und für jeden Einzelnen ganz körperlich zu spüren ist. Wenn man sich mit Haut und Haar involviert, vom Sog der Masse erfasst fühlt, dann und nur dann wird man bereit sein, allwöchentlich die Strapazen auf sich zu nehmen und mit den Scharen berauschter Fußballgläubiger in die Stadien zu pilgern. Doctrina Follis Pedibus Missus 8. Was bedeutet es, dass der Lederkugelgeist allmächtig ist? Das Kugelrunde ist die wahrhaft vollendete Form. In ihrer Begrenztheit ermöglicht sie dennoch Unendlichkeit. Unendlichkeit der Bewegungsmöglichkeiten des schnellenden Mysteriums. Unendlichkeit der Macht des dem Leder innewohnenden, wesenlosen Wesens. Einer Allmacht, die hohe Herren und kleine Leute gleichermaßen erzittern lässt, die TV-Konzerne, Presseimperien und die Päpste der Werbeindustrie in Atem hält und zum Investieren wahrer Unsummen verleitet und verpflichtet. Einer Allmacht, die sich zeigt in der Erschaffung einer ganz eigenen Welt aus dem Nichts einer Banalität, ja, in der Erschaffung eines ganz eigenen Menschen, der aus der weltschönsten Nebensache die Hauptsache macht. Wenn man diesen Raumeindruck nimmt, den die Menschen hatten, wenn sie aus ihren kleinen Fachwerkhäusern in diesen kuppelgewölbten Raum gekommen sind, dann würde ich sagen, dass das kathedrale Empfinden fast schon vergleichbar ist. Und das vor allem dort, wo, wie etwa bei der Schalke Arena, tatsächlich eine Kathedrale, eine geschlossene oder noch verschließbare Halle mit großer Kuppel errichtet wird und das Dach zusätzlich als Schallsegel fungiert und Choräle und Wechselgesänge befeuert. Das Kathedrale ist eher dieses Urempfinden von uns Menschen, vielleicht 1,80 groß. Und der Maßstabbruch zwischen dem, was du aus deiner Wohnung, vielleicht deinem Arbeitsplatz her kennst, und dem, was du dort betrittst, das ist sicherlich die Anverwandtschaft. Das Überschreiten der Schwelle von einer profanen, alltäglichen, biederen Welt in eine, in der es explodiert und knallt und kracht. Beziehungsweise in eine Welt, in der man, so man sich vom finsteren Portal nicht hat abschrecken lassen, in die sakralen Höhen des durch die Kirchenkuppel vertretenen Himmels gehoben wird. Doctrina Follis Pedibus Missus 9. Welche Bedeutung hat das heilige Ballament? Die allwöchentliche Erneuerung des ewigen Bundes im Festakt ist stets Quelle und Höhepunkt des Daseins. Hier gipfelt das heiligende Handeln des Spiritus in Coeli et Mundi gegenüber seinen Gemeindegliedern. Hier zelebriert sich das Heilsgut der Ballverehrung für und für. In diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit nehmen die Euphorisierten das ewige Leben im Kugelrundhimmlischen vorweg. Deshalb ist der Rasen von so strahlendem Grün, sind die Choräle von so erlesener Harmonie, ist der Duft der Bratwürste von so spiritualisierend durchdringender Kraft. All dies zum Gedächtnis des einen Einzigen. Die jungen Spieler wissen im Moment, sich nicht nur für mich auf dem Platz zu traben, ein bisschen Training zu machen, sondern auch ein bisschen Eigenverantwortung, halt, dass der Ball aufgepumpt ist oder ihre Klamotten ordentlich sind. Vor allem nach dem Training nicht mal alles auf dem Platz liegen zu lassen. Das sind diese Dinge. Nein, also die Messdiener selbst, wenn ich jetzt sehe, hier gibt es Probleme, dann schreite ich schon ein, das wissen sie auch. Prügeln nicht gerade, aber es kann schon zu verbalen Äußerungen kommen, die nicht ganz okay sind. Und unten sitzen schon die ersten Gottesdienstbesucher und da oben geht es dann ein bisschen mit der Mitte, das geht halt auch nicht. Es sind Kinder, klar, Kinder sind aber ein klein bisschen, muss man sie dann schon mal auch zurechtweisen dürfen, wenn irgendwas war. Die spielen hier für meinen Verein, sag ich mal. Das heißt, grundsätzlich mögen, mag ich sie alle, sehen unser Trikot an. Man versucht es in einem vernünftigen Ton, natürlich. Manchmal muss man natürlich auch mal ein bisschen heftiger oder lauter werden. Und wenn alles reißt, muss man das über die Trainer machen. Aber wenn ihr zum Beispiel, wenn jemand in Mädels im Sommer mit Flipflops kommt, das dürfen sie eigentlich nicht. Während ich jetzt nichts dagegen habe, wenn die Mädels mit offenen Haaren hier kommen. Also sie müssen jetzt, aber eben die Flipflops, sie sind einfach Stolperfalle und sie schlorpern ja so mehr über den Boden weg. Ne, sie heben ja ihre Füße nicht richtig und das sieht halt einfach auch nicht richtig aus. Das ist auch nicht würdig einfach. Der Schiri. Ja, ich würde sagen, das ist dann das Landeskirchenamt oder die vatikanischen Behörden, die also da die Leute zurückpfeifen, nicht? So die administrativen Spielverderber. Also ich würde mir nicht die Rolle des Pfarrers oder des Bischofs oder so zugestehen, weil ich letztendlich ja nur dafür verantwortlich bin, dass die Regeln drumherum eingehalten werden und mehr eine Figur nebendran, die diesen Gottesdienst einfach begleitet, ja. Doctrina Follis Pedibus Missus 10. Welcher Natur sind die entscheidenden Glaubensbekenntnisse? Obwohl die Gemeinden der Euphorisierten sich in Sprache und Kultur unterscheiden, bekennen doch alle mit einmütiger Stimme den einzigen Glauben an die Macht und Unfehlbarkeit des Runden auf dem Weg ins Eckige. Diese Einstimmigkeit wird auch dadurch nicht angefochten, dass sich im Tempelrund zwei Parteien gegenüberstehen. Die Unterschiede der Konfessiones resultieren lediglich aus der Tatsache, dass sie an unterschiedlichen Orten dieser Erde ihren Anfang nahmen und dies nicht vergessen können. Im Fußballkult gibt es der Götter zahlreiche. Von göttlichen Dirigenten wie Zinedine Zidane über Kaiser wie Beckenbauer bis hin zu den Pelés, Beckhams und Müllers dieser Erde. Zu Ehren von Diego Maradona wurde in Argentinien, tatsächlich kein Scherz, die Iglesia Maradoniana gegründet. Und im Falle des Lionel Messi titelte selbst die brave Frankfurter Rundschau im März 2012 nach dem legendären Champions-League-Spiel, in dem allein er das Leverkusener Netz fünfmal zappeln ließ, der Fuß Gottes. Auf Schalke existiert eine Ultra-Fangruppe, die sich Mike Büskens Kirche nennt und ihren Bujo ebenfalls mindestens wie einen Halbgott verehrt. Wenn Büskens den BVB rausschmeißt, kann sich die Mike-Büskens-Kirche schon mal über einen gehörigen Kirchenzehn von mir freuen. Ich zimmer eigenhändig einen neuen Altar und tanze Tango um das goldene Bujo-Kalb. Zitat McFly. Februar 2012 in einem der einschlägigen Schalke-Blogs. Trotzdem, wenn die siegreichen Stars mit just gewonnenen Trophäen ihre Prozession durchs Spalier der Fans abwickeln, zeigt sich, dass trotz ausgeprägter Hierarchiepyramiden die Kirche Fußball weniger monotheistisch ist als ihr christliches Pendant. Die Zeiten großer Fußballgurus wie Sepp Herberger, Fritz Walter, Uwe Seeler sind ohne dies vorbei. Jetzt sind charismatische Typen wie ein Jürgen Klopp gefragt, die kumpelig, cool und cholerisch, also emotional daherkommen. Und menschlich allzu menschlich, wie sie sind, wenig, zumindest weniger zur Vergötterung taugen. Jeder hat seinen Fußballgott. Das Zusammenspiel der praktizierenden Fußballer ist entschieden mehr aufs Kollektiv ausgerichtet als das der Klerisei. Das Zelebrieren der Fußballmassenmesse wird nicht von einem Einzelmatador dominiert, der auf dem Fußballfeld die Predigt hielte. Die findet allenfalls hinter verschlossenen Türen statt, im Mannschaftstrakt der Ausführungsorgane, wenn der Coach ihnen den Marsch bläst. Im Stadionrund aber, coram publico, geriert sich der Fußball und sein Umfeld als Kirche ohne Priester. Nur wenn alles schiefläuft, die halbe Saison vergeigt ist oder die ganze, wird einer dazu gemacht, der Trainer. Er allein hat plötzlich das Desaster zu verantworten und sein Chorstuhl gerät beträchtlich ins Wanken. Weil er natürlich derjenige ist, der die Spieler motiviert, der sie auch ausbildet, denen Kraft gibt, dann Woche für Woche das Spiel zu bestehen. Sowas macht ein Pfarrer auch. Ja, die Spieler... Das sind schon so die Heiligen. Und besonders die Spieler, bei denen also das gelingt, also die Aura haben, zu dem alle wirklich ein Stück andächtig aufblicken, ja, der auch nicht kritisiert wird, also ein Verhältnis der Verehrung. Womöglich vertreten die Spieler, die 12 Apostel, minus Judas. Ich denke eher, dass Sie zu dieser Gruppe dazugehören, die im Chorraum auftreten. Also sozusagen die Vorbeter bzw. Messdiener und Ministranten machen alles, was dazugehört, also alle Aktiven im Gottesdienst. Ohne dass Sie aber als Hiwis einem alleinherrlichen Stellvertreter Gottes auf Erden zur Hand gehen würden. Die 22 sind weit mehr die alles entscheidenden Spielmacher als das weihrauchschwenkende Servicepersonal der kirchlichen Liturgie. Und deshalb müssen es auch 2x11 Freunde sein. Wohlgemerkt zweimal. Jesus, love me, da Bausha. Die ganzen Dinge, die wirklich die Parallelen darstellen, passieren im Vorfeld. Winfried Langendonk, katholischer Pfarrer und bekennender Fußballfan. Passieren im Vorfeld, weil jetzt treffen zwei gegnerische Mannschaften aufeinander, weil es in der Kirche natürlich völlig anders ist. Da sind ja sollten alle eines Sinnes sein. Also da hört es dann mit den Parallelen wirklich auf. Seit einigen Jahren unterstütze ich meinen Heimatverein. Christoph Metzelder, Innenverteidiger bei Schalke 04. Seit einigen Jahren unterstütze ich meinen Heimatverein Tusalda. Das ist nur siebte Liga, das hört sich lächerlich an. Aber wenn ich dort Spiele angucke, dann ertappe ich mich selber in genau den gleichen Mustern, mit vollem Herzen Fan zu sein. Es ist hundertprozentige Identifikation, es ist eine unglaubliche Anspannung, selbst wenn man nicht spielt und nur zuschaut. Und es ist ein Hoffen und Bangen mit der Mannschaft, für die dein Herz schlägt. Und das ist das, was während eines Spiels einen Fan auch auszeichnet. Der überspringende Funke der körperlichen Konkurrenz. Das agonale Prinzip. Weil Mannschaften gegeneinander antreten, ermüdet das Reizmaterial für die Zuschauer nicht und die fußballerische Eucharistiefeier sorgt für eine deutlich größere Intensität des Spektakels als in den Kirchen. Ach ja, nun auch bei Bayern München, da die nun ja verloren haben, dann geht's uns auch wieder ganz gut. Das ist dann vielleicht nicht so ganz christlich. Norbert Filthaus, evangelischer Pfarrer auf Schalke. Gut, ich kann mich nicht freisprechen, dass ich nicht also auch im Eifer des Gefechtes manchmal dann die Emotionen sehr stark empfinde. Aber in der kritischen Nachbetrachtung am anderen Tag weiß ich, dass das dann vielleicht auch übertrieben war. Doctrina Follis Pedibus Missus 11. Was macht das heilige Ballament aus? Es wird in seinem euphorisierten kultischen Vollzug nicht selten zum Opfer des Leibes und Blutes der 22 Zelebranten. Erschöpfung und Verletzung indes sind nur die manifesten Belege bedingungsloser und besinnungsloser Hingabe, mit der seiner Herrschaft des Geistes in der Druckluft gehuldigt wird. Als Zeichen der Einheit, als Band der Liebe, als lebendiges Angedenken des Urspiels, seitdem nach dem Spiel vor dem Spiel ist, bis in alle Zeiten und immer da. Der Fußballgott muss sich jede Woche wieder neu beweisen. Also die gehen jetzt nach Hause, wenn sie gewonnen haben, mit einem guten Gefühl. Wenn sie nächste Woche ausnahmsweise mal verlieren, dann ist das Wochenende für die gelaufen. Also unser Gott braucht sich nicht jede Woche wieder neu zu beweisen. Das ist der Unterschied. Also ich bin selber sehr religiös und auch so aufgewachsen und habe das immer abgelehnt, weil ich glaube, der Fußball ja auch keine essentiellen Fragen des Lebens beantwortet. Und Fußball ist für mich keine Religion. Aber wenn man für den eigenen Verein betet, dann betet man für den Fußballgott. Und das ist Götzendienst. Nein, also das mache ich grundsätzlich nicht und in der anderen Mannschaft ist mit Sicherheit mindestens einer, ob Christ oder Moslem, der im Zweifel genau dasselbe betet. Wie soll sich denn der liebe Gott entscheiden? Wir können dich auch nicht überfordern. Wer weiß, vielleicht ereilt die Ecclesia Follis Pedibus Missus, gerade was die Würde anlangt, der einst ein ähnliches Schicksal wie die altgestandenen Kirchen. Und Heretiker, charismatische Ketzer und biedere Gläubige wenden sich vom institutionalisierten Kult ab. Vergleiche die Auswüchse am Ende des Düsseldorfer Relegationsspiels im Mai 2012. Und jetzt sind die Fans auf dem Feld. Es ist noch nicht Schluss, meine Damen und Herren. Eine Minute noch. Das Spiel ist noch nicht aus. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Bei der Gelegenheit wurde die wohlgeordnete Gleichförmigkeit der Fußballzeremonie locker außer Kraft gesetzt. Und zwar keineswegs nur von ultraorthodoxen Fundamentalisten, die mit Bengalos statt Kerzen in der Hand zu Felde zogen, weil sie keine Lust mehr hatten, bis zum Abpfiff der Liturgiefeier zu warten. Selbst gut bürgerliche Familien stürmten das Spielfeld des Düsseldorfer Fußballdoms. Das habe ich noch nicht erlebt. Das ist unterirdisch, das ist alles nicht wahr. Und ein biederes Männlein, das so gar nicht zum Erscheinungsbild der Ultras passte, buddelte mit bloßen Händen den Elfmeterpunkt aus dem Rasen. Das ist jetzt bitte wirklich nicht sein Ernst, dass er da versucht, Rasen aus. Das ist nicht zu fassen. Das. Doctrina Follis Pedibus Missus 12. In welchem Sinne ist das gesegnete Ballament Gedächtnis des Geistes in lederner Kugel? Die großartigen Kulthandlungen in ungebrochener, niemals sich schmälernder Euphorie vollziehen nur die gültig geweihten Spieler und ihre Zeremonienmeister. Als Stellvertreter der Gemeinde und zugleich des Kugelkopfgeistes und seiner himmlischen Heerscharen. Sie machen das Opfer, das der Spiritus Sanctus Globosus der Menschheit darbringt, indem er sich immer wieder anderthalb Stunden lang treten und herumschubsen lässt. Dieses Opfer machen die Zelebranten lebendig und gegenwärtig in ihrem ehrenvoll ehrgeizigen Streben nach dem goldenen Kelch oder wahlweise der silbernen Schale. Gefäß des neuen Bundes im Blute der zertretenen Waden, geknackten Knöchel, ausgekugelten Schultern. So sind Opfergaben und Opfernde und dem Opfer Beiwohnende im Namen des allmächtigen Geistes in flitzender Kunstlederblase. Wir beten natürlich niemals um Tore, wir beten immer nur um Punkte. Na ja, gut, wenn es unentschieden steht oder so und ich wünsche mir noch mal, dann sage ich mal, lieber Gott, jetzt guck mal ein bisschen mit. Aber ich denke mal, das sollte wirklich im Privaten bleiben. Das darf man nicht auf die öffentliche Bühne schicken und sagen, dass er betet jetzt für den Sieg. Ich habe also noch niemals eine Kerze angezündet, um für irgendeinen Sieg für den VfL Bochum also zu beten oder hier Dortmund. Wichtig, es ist Sport. Es ist eben noch nicht dieser letzte Ernst. Die Ehrfurcht sollte natürlich hier auf jeden Fall im Chorraum sein. Kriegt man, was ich, in der Nachspielzeit einen Elfmeter, der keiner war, oder einen Platzverweis, der keiner war. Da ist schon mal, was im Weg steht, muss schon mal dran glauben. Getränkekiste oder eine Werkzeugkiste, meine Wäschewagen haben etliche Beulen davon. Also es kommt vor. Die heilige Kuh, Göll, von der Spiritualität des runden Leders. Eine Grundlegung in 13 Glaubenssätzen von Ulrich Lamt. Mit Katharina Marie Schubert, Isabelle Demey, Lilian Repplinger und Ulrich Lamt. Ton und Technik Roland Winger und Daniel Sänger. Regie und Redaktion Walter Filz. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2012. Doctrina Follis Pedibus Missus 13. Damit ist die Offenbarung nunmehr end- und schlussgültig abgeschlossen.